Adam und Eva. Der Garten Eden. Pessimismus. Enttäuschung. Verzweiflung. Hoffnungslosigkeit. Einsamkeit. Rückzug. Seelenwanderung. Tränen. Träume. Ästhetik. Vorahnung. Die Wirklichkeit der wahren Empfindung. Bedeutungsloses Leiden. Agonie. Lüge. Falschheit. Verrat. Hass. Sarkasmus. Ironie. Lächeln. Am Rande stehen. In sich sein. Selektierung. Auswahl. Der Schlüssel, der Menschen verbindet. Erotizismus. Romantizismus. Spiele der Eifersucht. Die Taktik der Gefühle. Endlosigkeit. Möglichkeit. Der Schmuck der Ewigkeit.